wie heut war ich noch nie verliebt. Mein Herz möchte vor Glück vergehen. Noch nie war das Leben so schön. Ich bin heute ja so verliebt, so unsagbar verliebt. Der Welt will ich gestehen, es ist so schön, verliebt zu sein, verliebt. Heute ist die Welt wie erfüllt von dem Klang lockender, zärtlicher Lieder, so als ob leiser, verliebter Gesang sich von den Wolken herniederschwang. Liebe erwacht mit all ihrer Macht und ich verspüre Sehnsucht in mir, Sehnsucht, Geliebte, nach dir, nach dir. Ich bin heute ja so verliebt, wie heut war ich noch nie verliebt. Mein Herz möchte vor Glück vergehen, noch nie war das Leben so schön. Ich tausch nicht für Millionen ein, die Freude so verliebt zu sein. Ich frag nicht, was geschieht, wenn dieses Glück morgen entflieht. Heute Nacht will ich nicht fragen, will dir nur sagen, mit meinem Lied. Ich bin heute ja so verliebt, so unsagbar verliebt. In wen soll ich gestehen, frage ich mich. Vielleicht in dich.